Just, war das ein Mann oder eine Frau? Ich weiß nicht. Vielleicht keins von beiden. Mensch, Just, wir ziehen los, um einen verschwundenen Papagei zu suchen. Und bevor wir noch im Haus sind, schreit jemand um Hilfe. Aber jetzt scheint sich alles wieder beruhigt zu haben. Wir sollten mal hingehen und nachschauen, was da los ist. Zu dem Haus zieht es mich aber gar nicht hin. Just, da zerrt etwas an meinem Fuß. Das hält mich fest. Ist das eine Boa Constrictor? Peter, du bist einem außergewöhnlich bösartigen Exemplar der Vitis vinifera in die Finger geraten. Zum Glück habe ich mein Messer. So. Danke. Was grinst du denn so? Du hattest dich in einer Weinranke verfangen. Je mehr du zerrtest, umso kräftiger zog sie zurück. Ein fairer Kampf. Keiner nutzte seinen Verstand. Die Rebe hat keinen und bei dir hatte Panik die Vernunft ausgeschaltet. Ist ja gut. Panik, das war's. Ich dachte wohl noch an den Hilferuf. Panik ist gefährlicher als die Gefahr selbst. Furcht raubt dem Menschen die Fähigkeit, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Sie zerstört... Du bist ein guter Schauspieler, Just. So echt hat mir noch niemand das Fürchten vorgespielt. Aber was meinst du? Sollten wir nicht jetzt hinter dir, Peter? So, ihr Burschen. Ins Haus mit euch. Dann werden wir sehen, was ihr im Schill führt. Los, Marsch! Los, aufmachen, ihr Frühchen. Geht schon rein. Vergesst nicht, dass mein Finger am Abzug ziemlich nervös ist. Hinsetzen. So, was hattet ihr im Sinn, als ihr euch wie Diebe durch den Garten zu meinem Haus geschlichen habt? Wir wollten Ihnen einen Besuch abstatten, Mr. Fentress. Wir sind... So, einen Besuch. Und dazu schleicht man sich von Baum zu Baum wie Indianer auf dem Kriegspfad? Oder Diebe? Oder Meuchelmörder? Wir hörten jemand um Hilfe schreien und da duckten wir uns hinter die Bäume, damit wir beobachten konnten, was da vor sich geht. Aha, ihr wollt also was gehört haben. Es war so, wir wurden von Alfred Hitchcock geschickt. Er sagte, sie vermissten ihren Papagei. Hier ist unsere Karte. Detektive? Und die Fragezeichen? Zweifelt ihr an euren Fähigkeiten? Es ist ein Symbol für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel. Daher sind die drei Fragezeichen das Markenzeichen unserer Detektivfirma. Ich verstehe. Ihr seid hier, um einen Papagei zu suchen. Wäre schön, wenn ich das glauben könnte. Daheim wird man euch sicher vermissen. Fentress nahm eine Zigarre aus der Tasche und klemmte sie zwischen die Zähne. Dann legte er die Pistole auf die Jungen an und drückte ab. Herrje, die Pistole ist ein Zigarettenanzünder. Gratuliere, ihr habt die Feuerprobe glänzend bestanden. Ich muss meinen Freund Alfred anrufen und ihm sagen, dass ihr nicht einfach kleine Jungen beim Detektivspielen seid, sondern eure Aufgabe ernst nehmt. Das heißt also, Mr. Hitchcock hat unseren Besuch angekündigt und sie gebeten, uns einer Nervenprobe zu unterziehen? Richtig. Er bat mich, euch auf den Zahn zu fühlen. Es tut mir nur leid, dass ich euch keinen Fall für detektivische Ermittlungen bieten kann. Dann ist ihr Papagei gar nicht verschwunden? Oh, er war ja verschwunden. Gewiss. Aber jetzt ist Lucky wieder da. Lucky? Heißt so der Papagei? Ja, sicher. Lucky von Lucullus, wie der römische Feldherr. Aber der Hilferuf, der kam doch aus dem Haus hier. Das war nur Lucky. Der unartige Bursche ist nicht nur Feldherr, sondern auch Komödiant. Ich brachte ihn bei Sklave hinter Gitterstäben zu spielen und da vertreibt er manchmal die Zeit mit Hilfeschreien. Dürfen wir Lucky mal sehen? Es muss ein sehr talentierter Vogel sein. Es tut mir leid, Lucky führte einen solchen Spektakel auf, kurz bevor ihr kam, dass ich seinen Käfig zudeckte. Dann beruhigte er sich nämlich wieder. Wenn ich das Tuch wegnehme, ging es prompt von vorne los. Na, dann glaube ich, gibt's hier nichts mehr zu ermitteln. Dann gehen wir jetzt. Auf alle Fälle freut es mich, dass ihr Papagei wieder da ist. Wir sollten nach Hause fahren, Morten. Sehr wohl, die Herrschaften. Ich bin enttäuscht. Es war so vielversprechend. Ein einsames Haus, ein Hilferuf, ein nicht sehr vertrauenserweckender dicker Mann. Also mich persönlich stellt die Suche nach einem entflohenen Vogel völlig zufrieden. Aber Hilferufe und unheimliche Männer, zu solch großspurigen Aufgaben arbeiten wir uns lieber nach und nach vor. Schau mal aufmerksam zum Grundstück rüber. Ich spüre deutlich, dass da was faul ist. Aber der Ursprung entzieht sich meiner Kenntnis. Etwas passt nicht ins Gesamtbild und du kriegst nicht raus, was es ist? Genau. Ich merke nichts. Morten, wir müssen zurück. Schnell. Sehr wohl, die Herren. Ganz nach Wunsch. Na hör mal, Just. Was ist denn in dich gefahren? Warum kehren wir um? Ich weiß nun, was nicht stimmt. Zum Haus wird kein Telefon leiten. Kein Telefon? Mr. Fentress erklärte, Mr. Hitchcock hätte ihm unseren Besuch per Telefon angekündigt. Eine Lüge. Im Übrigen hat er uns wohl auch verschwindet. Alles gelogen? Aber wieso das? Weil er gar nicht Fentress ist. Den echten hörten wir um Hilfe schreien. Den echten hörten wir... Da, auf der Ausfahrt kommt ein Sportwagen. Es war Mr. Fentress. Nein, es war der Mann, der sich als Fentress ausgibt. Wir verfolgen ihn. Was nützt es, wenn wir ihn einholen? Beweisen können wir ihm gar nichts. Und vielleicht braucht der richtige Mr. Fentress unsere Hilfe. Ja, hast recht. Weiter bitte zum Haus von Mr. Fentress, Morten. Wie die Herrschaften wünschen. Sag mal, Peter, der Wagen, ist dir daran etwas aufgefallen? Es war ein zweitüriges Sportcoupé Marke Ranger. Ein sehr guter Wagen aus England. Neuestes Baujahr. Nach dem Nummernschild war er hier aus der Gegend. Die Nummer endete auf 13. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Haben Sie sich die Nummer gemerkt, Morten? Tut mir leid, junger Mann. Ich musste auf die Straße achten. Ich habe nur bemerkt, dass der Ranger rote Lederpolster hatte. Na gut, später befassen wir uns damit ins Finden. Aber jetzt sehen wir erstmal nach, ob der echte Mr. Fentress da drin ist. Hilfe! Bitte! Das hört sich an, als ob jemand stirbt! Hilfe. Los, komm! Mr. Fentress? Wer ist da? Dort drüben liegt er! Alles in Ordnung, Mr. Fentress! Gleich sind sie frei. Seid bedankt, ihr beiden. Ich finde, wir sollten die Polizei rufen. Nein, nein. Und es geht auch gar nicht. Ich habe kein Telefon. Wir können vom Wagen aus anrufen, Sir. Wir haben Autotelefon. Nein. Aber wer seid ihr? Wie kommt ihr gerade jetzt hierher? Alfred Hitchcock hat uns wegen des entflogenen Papageis geschickt, Sir. Das war nett von Alfred. Bei der Polizei war ich schon. Erst sagten sie, mein Papagei sei fortgeflogen. Später gaben sie zu verstehen, dass ich als Schriftsteller wohl auf diese Art auf mich aufmerksam machen wolle. Ja, man könnte glauben, dies ein Versuch, Schlagzeilen zu machen. Ja, mein Junge. Also, keine Polizei. Das müsst ihr mir versprechen. Also schön. Was können Sie uns über Ihren Papagei berichten? Ich hänge sehr an Lucky. Sein voller Name ist Lucius Licinius Lucullus. Wie der berühmte Feldherr aus dem alten Rom? Richtig. Ein so sympathischer Römer. Über Lucullus habe ich vor Jahren ein Schauspiel verfasst. Ich war deshalb entzückt, als mir ein Papagei angeboten wurde, der Lucullus heißt und Latein spricht. Ihr Papagei kann Latein? Das muss ein gelehrter Vogel sein. Zweifellos. Er sagte so schön seinen Namen. Lucius et Licinius et Lucullus. Und dann kam noch Kopf oder Zahl. Errare humanum est. Errare humanum est. Ehren ist menschlich. Ich habe das Gefühl, dass sich dies zu einem recht ungewöhnlichen Fall entwickeln wird. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass du recht hast. Wir müssen über alles im Bilde sein. Wie sind Sie an Lucky gekommen? Ich habe ihn von einem mexikanischen Hausierer gekauft. Miss Emma Wagner schickte ihn her. Sie hat ihm auch einen Papagei abgekauft. Aha. Ging dieser Mann schon immer mit Papageien hausieren? Das weiß ich nicht. Als ich ihn sah, hatte er zwei Käfige auf seinem Karren. In dem einen saß Lucky, in dem anderen ein sonderbar dunkler Vogel. Hat ihn der Mann seinen Namen genannt? Nein. Seine Kleider waren zerlumpt und er hatte schlimmen Husten. Und jetzt erzählen Sie bitte alles darüber, wie der Papagei verschwand. Das war so, mein Junge. Vor vielleicht 3 Tagen machte ich einen Abendspaziergang. Und als ich zurückkam, war Lucky samt Käfig weg. Und was ist heute passiert? Was wollte der dicke Mann von Ihnen? Er sagte, er sei Mr. Claudius von der Polizei. Er sei wegen dem Papagei hier. Als ich erzählte, dass Miss Wagner auch einen gekauft hatte, interessierte ihn das sehr. Er fragte, ob der Hausierer mehr Papageien hatte. Ich erzählte vom dunklen Vogel, und da rief er aufgeregt, das muss Blackbeard sein. Mir wurde klar, dass Claudius kein Polizist war. Das sagte ich ihm auf den Kopf zu. Wir hörten draußen ein Geräusch, er warf sich auf mich, fesselte mich und stürzte hinaus. Ich verstehe das nicht. Ich hege den Verdacht, Justus will nicht nur den Aufenthalt des Papageis, sondern noch anderes ergründen. Ob dies wohl mit der sonderbaren Rede des so gebildet sprechenden Vogels zusammenhängt? Errare humanum est. Gewiss, aber ein rechter Detektiv riskiert es zu irren und setzt seinen Ehrgeiz daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Da nichts weiter zu erforschen war, verabschiedeten sich die Jungen. Nach Hause, die Herrschaften? Würde ich auch sagen. Sehr wohl. Claudius hat also Lucky gestohlen und kam zurück, um noch mehr zu erfahren. Unsere nächste Aufgabe ist es also, Claudius zu finden. Ich bin nicht dafür. Es sah wie einer aus, der mit Pistole genauso leicht abdrücken würde, wie mit diesem Feuerzeug. Motten, aufpassen! Glück gehabt. Der Wagen wäre fast in uns hineingefahren. Warum könnt ihr nicht aufpassen, ihr Riesenrost? Guter Mann, ich kam mit durchaus gemäßigtem Tempo vom Haus her. Sie sind rücksichtslos hier hereingerast. Nehmen Sie sich in Acht. Vom Bediensteten lasse ich mir nichts gefallen. Nennen Sie mich nicht erneut so, sonst erteile ich Ihnen eine Lektion. Adams, steig wieder ein. Es tut mir leid, dass mein Fahrer so unachtsam war. Ein Glück, dass der feine Wagen nichts abbekommen hat. Dürfte ich mit dem Eigentümer sprechen? Sie wollten mich sprechen? Dir. Ihnen gehört dieser Rolls-Royce? Zurzeit ja. Vielleicht steige ich später auf ein anderes Modell um. Aha. Darf ich fragen, sind Sie ein Freund von Mr. Fentress? Ich denke, man kann uns Freunde nennen. Wir kommen gerade von ihm. Dann können Sie mir vielleicht sagen, wie es seinem Papagei geht. Der ist immer noch weg. Mr. Fentress ist deshalb ganz verzweifelt. Weg? Das ist aber bedauerlich. Und keinen Anhaltspunkt, nehme ich an. Nein, wir wollten gerade zur Polizei und nachfragen, ob sie Fortschritte gemacht haben. Sollen wir dort melden, dass sie auch bei der Suche helfen? Oh nein, uns braucht ihr nicht zu erwähnen. Wir sind Freunde, die nach Lucky fragen wollten. Da er noch verschwunden ist, möchten wir uns wieder auf den Weg machen. Adams, fahren Sie zum Hotel zurück. Servus, Sir. Das nenne ich eine Situation glänzend meistern. Ich bin beeindruckt. Hör mal. Darf ich auch erfahren, worum es hier ging? Die Männer im Wagen sahen ja recht gefährlich aus. Wie bist du sie losgeworden? Alles bluff. Ich spekulierte, dass ihnen die Polizei einen Schrecken einjagt. Deshalb schwindelte ich, wir seien auf dem Weg dorthin. Ich glaube nämlich, Mr. Adams hatte eine Pistole unter seinem Jackett. Aber wozu das alles? Was ist denn so toll an dem sprechenden Papagei, dass die Typen so darauf versessen sind und einen Diebstahl riskieren? Nach gebührender Zeit werden unsere Ermittlungen in Enthüllung bringen. Im Moment befinde ich mich allerdings im Stadium totaler Verwirrung. Na, dann sind wir wenigstens im selben Stadium. Die Herren, da ist eine Dame, die anscheinend etwas verloren hat. Hier, Herr Schätzchen, komm zu Irma. Ich habe auch schöne Sonnenblumenkerne für dich. Entschuldigen Sie, haben Sie was verloren? Ja, oh ja, Schneewittchen ist weg. Ich weiß nicht, wo sie steckt. Ist Schneewittchen ein Papagei? Ja, aber woher weißt du das? Wir sind Detektive. Dass sie einen Papagei suchten, konnte ich daraus schließen, dass sie dort einen Papageikäfig abgestellt haben. Haben sie ihn von einem mexikanischen Hausierer gekauft, Miss Wegener? Richtig. So wisst ihr das also schon. Und sogar meinen Namen kennt ihr. Es kommt darauf an, Informationen richtig zu verknüpfen. Mr. Fentress erwähnte eine Irma Wegener und sie lockten Schneewittchen mit »Komm zu Irma«. Ich hatte also die erforderlichen Fakten beisammen. So, so. Hat Mr. Fentress Lucky inzwischen gefunden? Nein. Lucky ist immer noch verschwunden. Wir versuchen, ihn zu finden. Können Sie uns sagen, wie Ihr Papagei abhanden gekommen ist? Ja, ich ging einkaufen. Als ich aus dem Haus kam, wurde ich fast von einem schwarzen Auto überfahren. Naja, ich ging dann weiter zu dem Laden. Als ich wieder ins Haus kam, war die Käfigtür offen. Ich nahm an, ich hätte die Käfigtür offen gelassen und Schneewittchen ist weggeflogen. Ihr meint, der dicke Mann im Auto hat Schneewittchen gestohlen? Ich fürchte, er hat es getan. Ich glaube, dass er auch Lucky gestohlen hat. Aber warum? Wenn er welche haben will, kann er sie sich doch kaufen. Bis jetzt ist das ein Rätsel. Konnte Schneewittchen sprechen? Ja, sicher. Sie sagte, weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Ist Sherlock Holmes zu Hause? Sonderbar. Vorsicht, runter! Au! Würdest du bitte von mir runtergehen? Was sollte das denn? Hier, diesen Ziegelbrocken hat jemand nach uns geworfen. Zum Glück sah ich, wie sich im Gebüsch was bewegte. Danke. Wer hat ihn denn geschmissen? Konnte ich nicht sehen. Da will jemand nicht, dass wir die Papageien suchen. Die Märchen der Brüder Grimm scheint den drei nicht allzu geläufig. Wie steht's bei euch? Am Abend erstatteten Justus und Peter Bob in der Zentrale Bericht. Also, ich hätte ja eine Idee, wie wir Claudius finden können. Wir fragen einfach rum, ob jemand seinen Wagen gesehen hat. Leute sind sehr unaufmerksame Beobachter. Sie widersprechen sich oft. Aber Kinder beobachten ganz genau, wenn sie etwas interessiert. Wir brauchen nur ein paar tausend Fragen und dann finden wir jemanden, der den Wagen bemerkt hat. Die Idee ist glänzend, Bob. Meinst du? Also wirklich glänzend? Danke, Justus. Und das aus deinem Mund. Ja, wir müssen die Jungen im ganzen Umkreis ansprechen. Aha, deine Telefonlawine. Ganz genau. Also quasi wie damals, als der kleinen Susi das Fahrrad gestohlen worden war. Ja, da hat jeder von uns 5 Freunde angerufen und die haben dann wiederum ihre Freunde angerufen. Ja, und dann müssen wir nur noch nach dem Wagen fragen. Ja, richtig, Bob. Bald wird sich die Suche über die ganze Stadt ausbreiten. Also, wir suchen nach einem 2-türigen Ranger, Sportcoupé, rote Ledersitze, neuestes Baujahr, das Kennzeichen endet auf 13. Und der Fahrer Claudius ist ziemlich dick und trägt eine starke Brille. Sollten wir nicht eine Belohnung aussetzen? Ich würde sagen, dann machen die eher mit. Du hast recht. Aber was können wir bieten? Wie wär's mit einer Fahrt im Rolls Royce? Das würde jedem autobegeisterten Jungen Spaß machen. Das wäre absolut nicht schlecht. Bob, wolltest du auch was vorschlagen? Naja, ich wollte sagen, dass sich der Erste, der uns eine heiße Spur liefert, aus dem Trödellager was aussuchen könnte. Aber das Zeug gehört uns nicht. Wir haben aber bei deinem Onkel Titus noch ein Guthaben für ein paar Reparaturen. Und zwar insgesamt, 25 Dollar und 13 Cent. Und bis zu diesem Wert darf sich dann jeder hier etwas aussuchen. Ausgezeichnete Idee. Bringen wir die Lawine ins Rollen. Die Lawine rollte. Am nächsten Nachmittag trafen sich die drei Detektive nochmals in der Zentrale. Bob hatte interessante Neuigkeiten. Mir ließen die Sprüche von Schneewittchen und Lucky letzte Nacht keine Ruhe. Deshalb habe ich mich mal in der Bibliothek schlau gemacht. Dann lass mal hören. Dieses Zitat hier ist von den Brüdern Grimm aus dem Märchen Schneewittchen. Rot wie Blut, weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz. Aber Miss Wegener meinte, ihr Papagei sagte braun wie Zedernholz. Naja, ich dachte erst, dass der Mann, der dem Vogel das Sprechen beibrachte, den Wortlaut nicht genau im Kopf hatte. Aber bei Lucky ist auch ein Fehler. Lucius Licinius Lucullus hieß der Feldherr. Ja, und nicht mit Ed dazwischen. Na, das wären dann also schon 2 Fehler. Na und? Wenn wir eine Arbeit schreiben, habe ich mehr als 2 Fehler drin. Stimmt, aber 2 Fehler lassen auf Absicht schließen. Du meinst, es ist der gleiche Aufwand, ob man einem Papagei einen Spruch richtig oder falsch beibringt? Genau. Erst hatten wir die Frage, warum Claudius Papageien stiehlt. Nun fragen wir uns, warum die Papageien ihre Sprüche falsch zitieren. Mensch, vielleicht sind es noch viel mehr Vögel. Denk an Blackbeard, den Schwarzen, und wie aufgeregt Claudius war, als er von ihm hörte. Ja, Justus Jonas von den 3 Detektiven? Was? Ihn gesehen? Sag schnell, hatte die Nummer eine 13 am Ende? Nein? Ja, dann ist er es nicht, aber vielen Dank für den Anruf. Na, das war wohl nichts. Justus, da ist jemand, der dich sprechen will. Wo steckst du denn? Da ist ein Junge, der zu dir will. Ein Mexikaner. Ein Mexikaner? Der Mann, der mit dem Papageien hausierte, war einer. Schnell nach draußen. Hast du mich gerufen, Tante Mathilda? Der Junge hier hat nach dir gefragt, Justus. Heute lasse ich dich springen, das wird dich sicher freuen. Aber morgen gibt es eine Menge zu tun. Ja, ist gut, Tante Mathilda. Senor Justus? Ja, Justus Jonas. Ich bin Carlos. Gestern Abend, mein Freund Esteban kommt zu mein Haus. Er sagt, ein Senor Justus wünscht zu hören von Ranger Auto mit Nummer am Ende 13. Und er sagt, es gibt eine Belohnung. Eine Belohnung? Aber sicher gibt's die. Hast du den Wagen gesehen? Oh ja, ich habe gesehen Wagen. Ich habe gesehen, dickes Mann. Aber wo er nun ist, ich nicht wissen. Es war vor 7 Tagen. Vor 7 Tagen? Wie kannst du dich da noch an den Wagen erinnern? Oh, ich habe ja so viel Freude an Autos. Der schwarze Ranger ist ein herrliches Wagen. Ich kann euch geben Nummer. AK4513. Ja, das wäre ein nützlicher Hinweis für die Polizei. Aber zurzeit ist es uns untersagt, zur Polizei zu gehen. Wo bist du dem Wagen denn begegnet? Dickes Mann kam zu meinem Onkel Ramos, wegen Papageien. Papageien? Dann war das dein Onkel, der sie verkauft hat. Ja, alle die Papageien mit sonderbaren Namen. Sonderbaren Namen? Ja, kannst du dich an diese Namen erinnern? Sie, ich erinnere mich. Da war Lucullus und Schneewittchen, Sherlock Holmes, Robin Hood, Captain Kidd und Al Capone. Das wären 6. Gab es noch mehr? Oh ja, der dunkle Blackbeard, der Pirat. Das ist der, welcher spricht so gut. Sieben Papageien mit hübsche gelbe Köpfe. Nur nicht Blackbeard. Carlos, du sagtest, der dicke Mann sei vor einer Woche zu deinem Onkel Ramos gekommen, um sich die Papageien zu holen? Sie, deshalb ist er gekommen. Und hat dein Onkel sie ihm gegeben? No, Senor. Onkel Ramos, er hatte verkauft alle Papageien. Der dicke Mann wollte zahlen $1,000. Wir hatten sie nicht mehr. Und der Mann war böse. Onkel Ramos sagt, er hat vergessen, an wen er hat verkauft. Er verkauft die Papageien und nimmt das Geld. Wenn dicke Mann weggegangen, er verspricht viel Geld, wenn Onkel Ramos sagen kann, wo er Papageien verkauft. Hier, diese Karte, der hat gegeben uns. Danke. Damit haben wir einiges neu erfahren. Sieben Vögel gehören zu einem seltsamen Fall. Um das Rätsel zu lösen, müssen wir sie erst finden. Carlos erhielt die Belohnung. Er suchte Holz, Tür und Nägel aus, um das Haus seines Onkels herzurichten. Mrs. Jonas hatte das Material so niedrig bewertet, dass am Ende $5 übrig blieben, die sie bar auszahlte. Ein goldenes Auto. Sie ist wunderschön. Hier wohnen wir, Onkel Ramos und ich. Wir können hingehen. Wir müssen nicht mit diesem schönen Auto den ganzen Weg fahren. Die Straße ist sehr schlimm. Danke sehr, Morten. Für den Rückweg brauchen wir sie nicht. Wir können mit Kenneth im Lastwagen zurückfahren. Sehr wohl, die Herrschaften. Wenn mein Onkel von Mexiko gekommen ist, hat kein Geld. Hier ist einziger Platz, wo er kann bleiben. Miete ist $5 im Monat. Nun, ich zahle Miete für nächsten Monat. Und ich bringe Haus in Ordnung. Dann wird besser husten von Onkel Ramos und er kann arbeiten wieder. Sag's mir. Sagst du, alter Idiot, oder ich dreh dir den Hals um. Wer ist bei Onkel Ramos? Das gefällt mir nicht. Die Stimme... Das ist doch Mr. Claudius. Auch wenn du nicht mehr weißt, wo du die anderen Papageien verkauft hast, bei Blackbeard musst du dich doch erinnern. Du hattest ihn ja noch, als die anderen schon verkauft waren. Du weißt doch bestimmt, wo er ist. Er hat meinem Onkel wehgetan, der sich nicht kann wehren. Keine Bewegung. Los aus dem Weg. Lass mich los, Bengel. Hätten wir ihn nur festhalten können, bis Kenneth hier gewesen wäre. Oder hätte ich wenigstens Mord nicht weggeschickt. Dann könnten wir ihn verfolgen. Aber wir haben ja seinen Namen und seine Adresse. Dann wissen wir ja, um welche Gegend wir einen Bogen machen müssen. Er ist wütend. Und Wut entspringt aus Angst. Jetzt hat er Angst vor uns. Das verschafft uns einen eindeutigen Vorteil. Der und Angst vor uns? Und wie ist es nach deiner Ansicht uns zumute? Nervös, aber zuversichtlich. Das sind genau zwei Worte zu viel. Ich danke euch 1000 Mal, dass ihr geholfen, dickes Mann wegzujagen. Er kam zu Onkel Ramos zu wissen, an wen er Blackbeard verkauft. Es war ihm wirklich ungeheuer wichtig, ihn zu finden. Claudius weiß etwas über die Vögel, was wir nicht wissen. Irgendwas, was sie für ihn wertvoll macht. Ich möchte nur wissen, was. Wo ist Ramos? Dieser Gauner. Mein Onkel ist krank. Ich bin Carlos. Was wollen Sie? Mein Geld zurück. Dein Onkel hat mir diesen Vogel verkauft und gesagt, er sei eine seltene Papageienart. Das stimmt nicht. Er ist nur ein Star oder sowas. Hier, und jetzt gib mir meine $5. Verzeihung, Senora. Mein Onkel hat Fehler gemacht. Hier ist ihr Geld. Sowas. Ein Star. Das muss ein Blackbeard. Er spricht so gut, da glaubt in mein Onkel und ich, er sei ganz gewiss ein ganz seltener Papagei. Warte, ich öffne Schachtel, ja? Oh, das ist aber kein gewöhnlicher Star, sondern ein Mina. Eine Starenart, die in den Tropen vorkommt. Minas können viel besser sprechen als Papageien. Sie sind sehr wertvoll, wenn sie im Sprechen gut geschult sind. Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schätzwerk ruft mich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig wach. Juhu! An der Bude rum! Blackbeard, der Vogel, den Claudius so dringend sucht. Wir haben ihn. Hey, haltet ihn, er fliegt weg. Ja, Kollegen, ich würde sagen, wir hatten ihn. Blackbeard. Im schönsten Doppelsinn ein Star unter Papageien. Worin seine Überlegenheit bestehen mag? Menschliche Intelligenz dürfte er auch nicht besitzen. Und ob er tatsächlich besser spricht als ein Papagei? Oder mehr? Vorerst steht auch fest, dass auch das Seeräuberlied aus Stevensons Schatzinsel von seinem Sprachlehrer im Wortlaut etwas abgewandelt wurde. Blackbeard scheint so schnell nicht wieder zurückzukommen. Und dabei haben wir ihn doch schon gehabt. Carlos, was kannst du uns über die Papageien sagen? Vor 2 Jahren, mein Onkel kam aus Mexiko. Er konnte nicht finden Arbeit. Jemand sagt von dieses Haus und er mietet es für $5 und zieht dir seltene Blumen. Einmal kommt großes, dünnes Mann zum Haus. Es ist John Silver aus England. Er ist krank, hat nicht viel Geld und bietet Onkel Ramos, dass er kann bleiben. Mein Onkel sagt ja. Senor Silver hat wenige Kleider in Seesack und einen Kasten aus Metall mit starkes Schloss. Er ist lang und flach und breit. Jeden Abend, er macht auf und schaut hinein. Und dann, sein Gesicht sieht aus glücklich. Hast du Mr. Silver gefragt, was in dem Kasten drin ist? Mein Onkel hat gefragt. Mr. Silver lacht und sagt, im Kasten steckt Stück vom Ende des Regenbogens mit Schüssel voll Gold darunter. Dann mein Onkel bekommt Husten. Auch Mr. Silver ist krank. Er sagt, Krankheit in ihm geht nicht weg. Ich frage, warum er nicht nimmt Schüssel voll Gold unter Regenbogen. Er lacht und wird traurig. Wenn er verkauft Gold, er wird zurückgebracht nach England. Dort, sie werfen ihn in Gefängnis. Mr. Silver bringt hier ein Haus 7 junge Papageien, alle mit gelben Köpfe. Er lehrt sie sprechen. Er hat Blackbeard schon bei sich, als er gekommen. Er sitzt immer auf seiner Schulter. Jeder Papagei lernt andere Wörter. Kannst du dich an die Sprüche erinnern, die er den Papageien beibrachte? Nein, aber ein Papagei mit gelbem Kopf stirbt. Mr. Silver ist sehr entsetzt. Dann er sagt, Blackbeard muss lernen Spruch für Papagei. Und was geschah, als er die Vögel soweit hatte, Carlos? Mr. Silver geht weg, in der Nacht. Er nimmt mit sich Metallkasten. Er ist fort für 3 Tage. Wenn er zurückkommt, er ist sehr schwach. Er sagt, er hat Kasten versteckt. Bald muss er gehen und er gibt uns nicht Kasten, weil uns würde machen Schwierigkeiten. Aber er schreibt langen Brief. Dann weißt du noch, an wen der Brief gerichtet war? Nein, aber er hat viele Marken und rote und blaue Streifen überall am Rand. Ein Luftpostbrief nach Europa, wenn so viele Marken drauf waren. Mr. Silver sagt, bald kommt dickes Mann. Er wird uns geben $1,000 für 7 sprechende Vögel. Er lacht. Am nächsten Morgen er ist tot. Aber der dicke Mann ist nicht gekommen, oder? No. Bei Mr. Silvers Freund, wir sorgen, dass er wird begraben. Wir haben kein Geld, aber wir versprechen, wir bald bezahlen. 3 Wochen warten wir, aber dickes Mann kommt nicht. Wir denken, er kommt niemals und Onkel Ramos verkauft Papageien. Wir haben Geld für Mr. Silvers Grab. Dann kommt dickes Mann und beschimpft Onkel Ramos, weil er nicht weiß, wo er verkauft Papageien, weil er nicht kann lesen oder schreiben. Er zeigt ihm auf Karte, wo er hat verkauft, aber er weiß nicht genau. Hier, schau mal auf der Karte hier. Kannst du uns ungefähr zeigen, wo dein Onkel die Papageien verkauft hat? Sie, hier, Senor Justus, in dieses Kreis. Aber ich weiß nicht genau, welche Straßen. Mhm, danke. Ungefähr wissen wir es ja durch Schlüssel und Schneewittchen. Ich denke, das ist alles, was wir bis hierhin in Erfahrung bringen konnten. Offen gestanden, dieser Fall weist mittlerweile Aspekte, auf denen ich ziemlich ratlos gegenüberstehe. Ziemlich ratlos ist gut. Ich bin total durcheinander. Just, kannst du dich nicht mal normal ausdrücken? Nur so zur Abwechslung. Könntest du nicht auch sagen, das ist ein spezial gelagerter Sonderfall? Na schön. Ich will mal nicht so sein. Das ist wirklich ein spezial gelagerter Sonderfall. Am nächsten Tag, als Bob und Peter auf dem Weg zur Zentrale waren, kam Kenneth, einer der irischen Helfer des Schrottplatzes, auf sie zu. Bei unserer Einkaufsfahrt waren wir in der Nähe, wo Carlos wohnt. Wir liefen rüber und halfen, das Haus zu reparieren. Mr. Jonas bemerkte, dass sie arm sind. Er tat deshalb so, als habe sich Mrs. Jonas beim Zusammenstellen der Rechnung geirrt. Und er gab Carlos $5.17 zurück. Wieso 17 Cent? $5 hätten wie geschenkt ausgesehen, also legte er 17 Cent dazu. Carlos schickt euch außerdem ein Geschenk. Ihr sollt die Schachtel nicht im Freien aufmachen. Innen liegt auch ein Zettel, da steht drauf, warum. Komm, Bob, wir gehen in die Zentrale und machen die Schachtel auf. Sieh mal, Kenneth hat uns diese Kiste überreicht. Ein Geschenk von Carlos. Von Carlos? Hast du mal ein Messer? Danke. Blackbeard! Hier ist der Zettel von Carlos. Warte mal. Lieber Senor Justus, hier ist Senor Blackbeard. Er kommt nach Hause am Abend. Bitte behalte ihn. Ich habe Furcht. Der dicke Mann versucht, ihn zu stehlen. Wir haben nun ein schönes Haus und ich danke dir 1000-mal. Ja, was sagt man dazu? Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht. Ich hab nach jedem reingelegt. Da guckst du in die Röhre, was? Aha, Blackbeard gibt eine weitere Kostprobe seiner Sprachkünste. Nur... Stevensons Stil sind die letzten beiden Sätze wohl kaum, oder? Wir wissen, dass Mr. Claudius Lucky und Schneewittchen hat. Unsere Aufgabe ist es, die beiden Papageien zu finden. Also schlage ich vor, wir gehen zu Mr. Claudius und sagen ihm, er soll sie zurückgeben. John Silver wollte aber, dass er die Papageien bekommt. Ja, aber das ist doch kein Grund, sie zu stehlen. Also ich schließe mich Peter an. Wir könnten ja Patrick und Kenneth mitnehmen, damit er sich benimmt. Na schön. Hier ist Mr. Claudius' Karte. Was steht da eigentlich drauf? Claude Claudius. Kunst- und Antiquitätenhandel. London, Paris, Wien. Ruf du an, Bob. Deine Stimme kennt er nicht. Sag, du hast einen Papagei mit gelbem Kopf zu verkaufen. Deine Mutter hat ihn von einem mexikanischen Hausierer. Mach einen Treffpunkt aus und da gehen wir dann alle hin. Na schön. Also. 9, 6, 9, 5. So. Jihau, von der Bude rum. Ja, bitte? Verzeihung, ich hätte gern Mr. Claude Claudius gesprochen. Oh, Mr. und Mrs. Claudius sind schon vor 2 Tagen ausgezogen. Hat er die Papageien mitgenommen? Sie hatten in ihrem Apartment keine Papageien gehabt. Ja, trotzdem, danke für Ihre Auskunft. Kein Problem, wiederhören. Ja, er ist fort. Nun wissen wir erst recht nicht, wo wir ihn finden. Na, ausgezeichnet. Wir machen gewaltige Fortschritte, und zwar rückwärts. Nur ein momentaner Rückschlag. Zweifellos haben Sie noch eine andere Wohnung, wo Sie die Papageien unbemerkt versteckt halten können. Ich finde, wir sollten Ordnung in die uns bekannten Fakten bringen. Also, alles fängt beim Engländer John Silver an. Als er bei Ramos Gomez ankam, hat er zugegeben, dass er illegal eingereist ist. Und er hatte etwas Kostbares in einem flachen Kasten, das er nicht zu verkaufen wagte. Silver war krank und lag im Sterben. Vor seinem Tod versteckte er den Kasten, aber er hinterließ 7 Papageien, denen er rätselhafte Sprüche beigebracht hatte. Dann beauftragte er Carlos, einen Brief abzuschicken, woraufhin ein dicker Mann kommen und die Papageien kaufen würde. Aber Claudius verspätete sich und Carlos Onkel verkaufte sie. Ich bin außerdem davon überzeugt, dass er sich den Namen John Silver aus Stevensons Schatzinsel geborgt hat. Die Tatsache, dass er sich nach einem Seeräuber nannte, gibt Hinweis darauf, dass sein Schatz aus einem Diebstahl stammte. Deshalb wagte er ihn auch nicht zu verkaufen. Also, wo wären wir nun? Wir haben Lucky und Schneewittchen und Mr. Claudius aus den Augen verloren. Wir stehen vor dem Nichts. Würde ich nicht sagen. Gestern sagte Mr. Claudius, wenn du nicht mehr weißt, wo du die anderen Papageien verkauft hast. Das heißt, er hat noch nicht alle gefunden. Mit der Telefonlawine spüren wir sie sicher auf. Das muss die nächste Adresse sein. Bitte anhalten, Fitch. Machen wir. Morton war an diesem Tag nicht im Dienst. Deshalb mussten Bob und Peter mit Mr. Fitch als Ersatz vorlieb nehmen. Ich warte doch nicht auf euch. Danke, Fitch. Robin Hood haben wir ja jetzt gekauft. Bleibt nur noch Al Capone. Der Rest wurde ja laut Resultaten der Telefonlawine bereits verkauft. So, dann mal los. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist der Eingang hier um die Ecke... Bin ich ein bisschen zu spät? Skinny Norris, was machst du denn hier? Ich denke doch, dass ihr deshalb gekommen seid. Ja, ein Papagei. Toll, Skinny. Und wieso sollte uns ein Papagei interessieren? Ich war gestern bei der Familie nebenan zu Besuch. Und die bekam den Anruf, dass der Fettwanst vom Schrottplatz nach Papageien mit gelbem Kopf sucht. Da kam ich heute gleich rüber und kaufte ihn für $40. Zufällig kenne ich nämlich einen, der ihn mir für 150 wieder abnimmt. Ich hab noch jeden reingelegt. Halt den Schnabel, du. Also, man sieht sich. Nanu, dieser Papageienspruch ist uns doch nicht ganz unbekannt, oder? Was meinst du, wem Skinny den Papagei verkaufen will? Keine Ahnung. Aber ich schreib mir mal auf, was Al Capone gesagt hat. Ich hab noch jeden reingelegt. Vielleicht kann Just damit was anfangen. Wenn ja, ist er ein Ass. Naja, fahren wir nachher. Der Rolls Royce ist weg. Boah, dieser Fitch. Einfach abhauen und uns hier stehen zu lassen. Vielleicht ist das seine Art, Witze zu machen. Hey, da hält ein Transporter. Sucht ihr zwei diesen alten Rolls-Royce? Der ist eben weggefahren. Der sollte doch auf uns warten. Na, das ist aber Pech. Soll ich euch zur nächsten Bushaltestelle bringen? Vielen Dank. Komm, Bob. In Wilshire steigen wir dann in den Bus. Entschuldigen Sie, Wilshire liegt in der anderen Richtung. Wir fahren auch nicht nach Wilshire. Mr. Claudius! Unser Zielort liegt woanders. Ja, und wie haben Sie Fitch mit dem Wagen weggelotst? Das würde mich mal interessieren. Ganz leicht. Ich ging zur Autovermietung und holte mir ein Auto, das nicht so auffällt. Da sah ich den Royce, in dem er umherkutschiert. Ich erfuhr, dass im Wagen ein Telefon ist. Während ihr im Haus wart, rief ich euren Fahrer an und tat so, als käme mein Anruf aus jenem Haus und erklärte Fitch, dass ihr mit mir essen werdet und er euch nicht mehr braucht. Er stellte den Käfig mit dem Papagei, den ich später an mich nahm, wie ich es ihm gesagt hatte, hinter den Gartenzaun und fuhr weg. Die Fahrt endete an einer Garage, wo der Ranger und die Papageien untergebracht waren. Claudius baute sich vor den zwei Detektiven auf. So, ihr Schlauköpfe und Geheimniskrämer. Ich habe 5 von 7 Papageien. Die übrigen bekomme ich schon noch. Aber jetzt interessiert es mich, wie es kam, dass ihr für Eugène arbeitet und wie viel er weiß. Eugène? Tut doch nicht so. Ich weiß, dass ihr ihn kennt. Eugène, der Franzose, einer der gerissensten Kunstdiebe Europas. Er ist mir auf die Fersen. Wir kennen diesen Eugène aber nicht. Wenn ihr nicht für Eugène arbeiten solltet, wieso interessieren euch dann gerade diese Papageien? Sie haben doch selbst gehört, aus welchem Anlass wir zu Mr. Fentress kamen. Später fuhren wir zum Haus zurück und befreiten den echten Mr. Fentress, den selbst beauftragte, nach seinen Papageien zu suchen. Für mich gab es keinen Zweifel, dass ihr für Eugène arbeitet. Ich habe gesehen, wie ihr mit ihm gesprochen hattet. Wann? Nachdem du und dein anderer Freund zu Mr. Fentress zurückfuhrt, versteckte ich den Wagen in den Büschen und holte mir Miss Wagoners Papagei. Dann sah ich, wie ihr mitten auf der Straße mit ihm spracht. Das war Eugène? Wir waren zwar davon überzeugt, dass die Männer sehr bedrohlich waren, aber wir hatten keine Ahnung, dass er es ist. Aber dann waren Sie es, der den Ziegel nach Justus und Peter warf. Claude, nun benimm dich langsam wieder normal. Ich schlage vor, dass du dich bei ihnen entschuldigst. Könntest du sogar um Hilfe bitten? Ja, du hast recht. Darf ich in aller Form um Entschuldigung bitten? Es ist schlimm mit meiner Selbstbeherrschung. Wenn etwas schief geht, verliere ich immer gleich die Nerven. Und gerade diese Sache bedeutet mir so viel. In Ordnung. Wir nehmen Ihre Entschuldigung an. Aber was ist mit Mr. Fentress und Miss Wagoner? Sie haben die Papageien gestohlen und Mr. Fentress angegriffen und gefesselt. Das waren gesetzeswidrige Handlungen. Ich werde versuchen, sie dafür zu entschädigen. Ich habe die Papageien gestohlen, weil ich sie haben musste. Sie sind der Schlüssel zu dem Ort, an dem Silver vor seinem Tod einen enorm wertvollen Schatz versteckte. Ist das, was die 7 Vögel sprechen, also als Hinweis aufzufassen? Ist jeder Spruch ein Rätsel für sich? Und alle zusammen ergeben eine Botschaft? Ja, ich fange mal besser von vorne an. Vor 2 Jahren stellte ich John Silver im Kunsthandel ein. Er war hochgebildet, hat aber einen ausgefallenen Humor. Ich ließ ihn edle Stücke nach eigenem Urteil aufkaufen. Eines Tages kam er mit einem Ölgemälde mit 2 gelbköpfigen Papageien zurück. Er hat dafür eine Menge bezahlt. Es kam zum Krach und ich kündigte ihn fristlos. 2 Tage später kam er zurück und zeigte mir ein kleines Porträt eines Mädchens mit braunem Haar. Silver sagte, dass das Bild übermalt worden war. Das Bild ist mindestens $100.000 wert. $100.000? John Silver sagte, das Bild gehöre nun ihm, da ich ihn ja entlassen hätte. Ich meinte, dass er es mit meinem Geld gekauft hätte, als er in meinen Diensten war. Darauf bot er mir an, den Wert zu teilen. Jeder die Hälfte. Das hört sich fair an. Er hat es immerhin entdeckt. Es war auch fair. Aber Claude ging einfach die Nerven durch. Ja, ich drohte Silber an, ihn verhaften zu lassen. Da ging er mit dem zauberhaften Bild weg. Ich erwirkte einen Haftbefehl. Er flüchtete. Das Gemälde dieses entzückenden Mädchenbildnisses war für mich verloren. Ich verständigte alle Kunsthändler, nach John Silver und dem Bild Ausschau zu halten. Aber da hielt er sich schon bei Mr. Gomez versteckt. Carlos sagte, Silver hatte einen Kasten bei sich. Er sagte, darin sei ein Stück vom Ende des Regenbogens mit einer Schüssel Gold darunter. Ja, das Bild ist so wunderbar, als sei es mit den Farben des Regenbogens gemalt. Später erhielt ich einen Brief. John sei gestorben und habe das Bild versteckt. Um es zu finden, müsse ich ein Rätsel lösen. Er habe 6 Papageien mit gelben Köpfen und einem Mynah sprechen gelernt. 7 einzelne Botschaften. Die Reihenfolge, in der sie gelöst werden müssen, hat er dabei geschrieben. In Amerika sollte ich Mr. Gomez $1,000 für die Vögel zahlen und das Rätsel lösen. Die Idee sei ihm gekommen, weil auf unserem Streitobjekt vorher 2 Papageien dargestellt waren. Er wollte sich wohl rächen, weil sie ihn so schlecht behandelt haben. Genau. Die Sache wäre nicht so fatal ausgegangen. Aber ich war damals in Japan auf Einkaufsreise. In meinem Londoner Geschäft wartete der Brief. Als ich ihn las, reiste ich umgehend nach Kalifornien. Irgendwem muss ich etwas gesagt haben, das Eugene veranlasste, mir zu folgen. Eugene reichte schon, wenn etwas für ihn herausspringen könnte. Ich habe jetzt 5 Papageien. Und was habe ich davon? Nichts. Wie meinen Sie das? Die wollen einfach nicht sprechen. Sie sagen kein Wort. Und sie sehen aus, als wollten sie nie mehr reden. Wollten sie nie mehr. Jetzt redet endlich! Das macht ihr schon die ganze Zeit, die Papageien anschreien. Wahrscheinlich reden die Papageien deshalb nicht, Sir. Papageien werden durch eine veränderte Umwelt und Lärm nervös. Mich packt einfach die Ungeduld. Aber was soll ich tun? Die Zeit verrinnt. Eugene ist mir auf der Spur und kann jederzeit das Bild finden. Wir sollten zu Justus fahren, um mit ihm die nächsten Schritte zu beraten. Claude, ich habe eben das Rückfenster gesehen. Ein Wagen folgt uns. Ein Wagen? Ich sehe keinen, meine Liebe. Da ist er wieder. Vielleicht 400 Meter hinter uns. Das ist der Wagen, dem wir bei Mr. Fantus begegnet sind. Er holt auf. Eugene, er ist uns auf den Fersen. Was machen wir nun? Vorn bleiben, bis wir in eine Ortschaft kommen. Eugene sitzt direkt hinter uns. Er versucht vorbeizukommen. Ich muss anhalten. Eugene bringt uns sonst alle um. Ah, Claude, dass man sich ausgerechnet hier trifft. Amerika ist im Grunde gar nicht so groß. Was wollen Sie, Eugene? Sie haben uns eben beinahe umgebracht. Unsinn. Ich wusste, Sie würden anhalten. Ich glaube, Sie haben da Papageien geladen. Ich mag Papageien sehr gern. Also werde ich Ihnen die Sorge um die Tierchen abnehmen. Adams, hol die Papageien. Ja, Sir. Bob, schau mal, wer da ankommt. Ha! Detektive, ihr Säuglinge, das ist ja zum Totlachen. Boss, die Käfige brauchen Platz. Der Bursche muss draußen bleiben. Was? Aber ich helfe ihnen doch. Du hast uns geholfen. Wir brauchen dich nicht mehr. Aber sie haben mir $500 als Belohnung versprochen, wenn ich den Verbrecher dafür sie ausfindig mache. Schick ihm eben eine Rechnung, Kleiner. Hey Boss, da fehlt einer. Der Schwarze ist nicht dabei. Nicht dabei? Claude, wo ist Blackbeard? Ich brauche alle 7, um mir die volle Botschaft zu verschaffen. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber die Jungen hier. Sagt mir, ihr beiden, wo ist Blackbeard? Wir haben ihn nicht. Und was hast du da für einen Zettel? Gib her. Ah, 4 der 7 Sprüche. Dann brauchen wir Blackbeard gar nicht. Au revoir, wir sehen uns in London. Oh, mein Magen. Der Schmerz ist wieder da. Es ist eine Magengeschichte. Bei großen Anstrengungen wird sie immer wieder akut. Er wird ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Warten Sie, ich kann doch in die Stadt mitfahren, oder nicht? Steig ein. Und Und nun erzählst du uns ganz genau, wie du Eugenie auf unsere Spur gesetzt hast. Nun red schon, wird's bald. Ja, also ich ging gerade durch Rocky Beach. Der Wagen von Eugenie neben mir und er sprach mich an. Wo ich drei Jungen kenne, die mit einem Rolls Royce durch die Gegend fahren. Ich sagte, klar, die kenne ich. Erzählt ihm, dass sie sich Detektive nennen. Er meinte, dass ihr ohne euer Wissen einem Dieb behilflich seid und erzählte mir von Papageien. Er bot mir $150 für jeden Papagei, den ich ihm brachte. Als ich sah, wie ihr in den Transporter gestiegen wart, verfolgte ich ihn und verständigte Eugenie. Er versprach mir $500 und kam daraufhin zu mir. Gemeinsam warteten wir dann darauf, dass ihr wieder abwart. Na, ich hab ja nicht gewusst, dass er der Ganove ist. Das reicht. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Und jetzt raus mit dir. Von hier aus kannst du laufen. Wir hatten nun alle Papageien beisammen, waren ganz nah dran, waren so nah dran und schwupp, ist alles dahin. Vielleicht hat Eugenie jetzt schon das Bild. Den Papageien muss das Ganze hin und her sehr zugesetzt haben. Ich bezweifle, dass Eugenie es gelungen ist, sie zum Sprechen zu bringen. Wir haben aber nur 4 von 7 Sprüchen. Und die Papageien kriegen wir auch nicht wieder. Oh Mist, hätten wir es nur geschafft, Captain Kidd, Sherlock Holmes und Robin Hood zum Sprechen zu bringen, solange wir sie noch hatten. Robin Hood? Ich nahm Bogen, meine Besten, mein Pfeil flog 100 Schritt gen Westen. Habt ihr das gehört? Wisst ihr noch, wie Carlos erzählte, dass Blackbeard immer auf Silvers Schulter saß, wenn er den Papageien Unterricht gab? Moment, da fällt mir was ein. Als wir ihn das erste Mal zu Gesicht bekamen, ahmte er Al Capone nach. Nur wussten wir damals nicht, dass es Al Capones Spruch war. Diese Stare sprechen besser als Papageien. Meint ihr, er hat alle anderen Sprüche mitgelernt? Versuchen wir's. Sherlock Holmes. Okay, meine Methoden, Watson. 3 Rosen weist uns die 13. Schreib das auf, Bob. Captain Kidd. Ich bin Captain Kidd. Schau unter die Steine, jenseits der Gebeine. Hol den Schatz ans Licht, ein Schloss wehrt dich nicht. Sagenhaft. Das ist ja ein Tonbandgerät mit Flügeln. Ich hätte mir denken müssen, als er zum ersten Mal einen Spruch eines anderen Vogels zitierte, den von Al Capone, wie Bob vorhin sagte. Ich hab doch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre, was? Quack, quack, quack. Da haben wir's. Die volle Botschaft. Jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Und was wäre das? Wir müssen bloß noch herausfinden, was das Ganze bedeutet. Ah, ja. Zum ersten Teil. Rot wie Blut, weiß wie Schnee, braun wie Zedernholz. Mr. Claudius hat euch das Bild doch beschrieben. Rot wie Blut, die Lippen. Weiß wie Schnee, das Gesicht. Braun wie Zedernholz, das Haar. Stimmt, aber was ist mit Sherlock Holmes? Keine Ahnung. Auch der dritte Teil von Lucky ist mir schleierhaft. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig wacht. Das hört sich nach einer Pirateninsel an. Oder nach einem Friedhof. Einem Friedhof? Aber klar! Sehr gut, Bob. Aber welcher Friedhof ist gemeint? Na, wir haben Teil 1 und Teil 2 noch nicht gelöst. Das muss ein Hinweis darauf sein. Ist Sherlock Holmes zu Hause? Fällt euch daran etwas auf? Holmes ist eine erdichtete Figur. Er kann uns also nichts nützen. Ich glaube doch, da ist von einem Haus die Rede. Und wo wohnt er? In der Baker Street in London. Also müssten wir dorthin gehen, wenn wir wissen wollten, ob er zu Hause ist. Teil 2 lautet Lucius et Licinius et Lucullus, Kopf oder Zahl. Das Errare Humanum est, ist meiner Abwägung nach bedeutungslos. Der Kopf, also der erste Buchstabe, ist bei allen 3 Namen gleich. Klar, ein L. Aber was hat das Kopf oder Zahl zu bedeuten? Ich schätze, dass L als Zahl gemeint ist. Die Römer nahmen Zahlen als Buchstaben. L war die Zahl 50. Und das Ed bedeutet wohl, dass wir 50 und 50 und 50 addieren sollen. Also 150. Baker Street 150. Mensch, eine Adresse! Die 3 Jungen sahen im Atlas von Südkalifornien nach und fanden heraus, dass es einen Friedhof an einer Baker Street in Merita Valley gab. Merita Valley liegt etwa 50 Kilometer südlich von dem Ort, wo Mr. Gomez wohnt. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Der Rest sind Ortsangaben auf dem Friedhof. Wir müssen hingehen. Und wir dürfen keine Zeit verlieren. Vielleicht hat Eugenie das Rätsel jetzt auch schon gelöst. Und den Rolls Royce können wir auch nicht nehmen. Aber es wird schon dunkel. Und wieso sollen wir nicht im Royce fahren? Ja, Eugenie lässt uns gewiss beobachten. Und der Royce ist so leicht ersichtlich. Mein Plan sieht folgendermaßen aus. Wir rufen den Rolls Royce und tun so, als wenn wir alle mitfahren würden. Tatsächlich fährt nur Bob mit. Peter und ich fahren mit Candace und Lester zum Friedhof. Baker Street 150. Hier ist es. Es kann sein, dass wir länger wegbleiben, Candace. Wart bitte auf uns. Na klar, ich hab's nicht eilig. Du hast einen guten Orientierungssinn, Peter. Präge dir den Weg gut ein. Wir sind leider so überstürzt aufgebrochen, dass ich nicht einmal eine Taschenlampe dabei habe. Sieh dir das an. Heute Abend bekommen wir Nebel vom Meer her. Ach, das ist noch schlimmer als Dunkelheit. Hoffentlich lösen wir das Rätsel rasch. Hier ist der Seitenangang. Teil 4 lautet, mein Pfeil flog 100 Schritt gen Westen. Wir müssen also 100 Schritte nach Westen gehen. Dann mal los. 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100. Dort, 3 alte Grabsteine. Hier steht, dass Josiah Petrus und Tommy Rosewood im Jahre 1888 ein Gelbfieber starben. Das Familienwappen zeigt eine Rose. Also 3 Rosen. Aber wie weisen sie uns die 13? Die Reihe entlang, wie die Steine aufgestellt sind. Vielleicht weisen sie auf irgendetwas Markantes. Wenn man darüber schaut, sieht man oft die hohe Gedenksäule da hinten. Komm mit. Na, hier steht, hier ruhen 13 namenlose Reisende. Erschlagen von Indianern. 17. Juni 1876. Die 13? 3 Rosen haben uns wirklich zu den 13 gebracht. Und Teil 6 lautet, schau unter die Steine jenseits der Gebeine. Hol den Schatz ans Licht, ein Schloss wehrt dich nicht. Nun ja, schwierig genug war es bis hierher. Wer das Rätsel soweit gelöst hat und schließlich den Schatz ans Licht bringt, dessen Eifer wären am Ende auch Schloss und Riegel nicht. So ist dieser Hinweis wohl aufzufassen. Oder sollte etwa gar kein Schloss zu knacken sein? Aber was für Steine? Da stehen ja überall Steine. Im Spruch heißt es jenseits der Gebeine. Es kann also kein Grabstein gemeint sein. Ach, verflixt, dieser Nebel wird ja ganz schlimm. Aber schau mal, die Mauer da drüben neben dem Grabstein. Da liegt ein Haufen Steinbrocken, wo ein Stück eingestützt ist. Das sind die einzigen jenseits der Gebeine in Sichtweite. Los, Just, hilf mir, sie rüberzuräumen. Viel Zeit haben wir nicht. Der Nebel ist eine Katastrophe. So gefällt es mir, wenn brave Jungen bei der Arbeit sind. Aber ich meine, es wird Zeit, dass wir die Sache in die Hand nehmen. Pack sie, Adam. Gut so. Mal sehen. Es war übrigens ein kluger Schachzug, uns zuerst auf die Spur eures Luxusautos zu locken. Ich hatte euch natürlich beobachten lassen. Man rief mich an und berichtete, ihr drei wärt im Rolls-Royce weggefahren. 20 Minuten später rief man mich nochmals an. Er hatte den Wagen überholt, es saß aber nur einer von euch drin. Daher erkannte ich, dass ihr ebenbürtige Rivalen seid. Den ersten Teil der Botschaft hatte ich gerade entschlüsselt und fuhr sofort her. Und gerade zur rechten Zeit. Ah, da haben wir ihn. Den Kasten. Sehr schön. Eine Kneifzange, Adams. Danke. So, das Schloss ist offen. Nur ein kurzer Blick. Ein so kostbares altes Gemälde darf nicht feucht werden. Was? Hier drin ist nur ein Stück Papier. Drauf steht... Tut mir leid, alter Freund, aber du hast meine Worte zu flüchtig gelesen. In diesem Moment lockerte sich Adams Griff und Peter riss sich los. Justus schaffte es nicht. Peter fiel auf ein Rohrstück, umfasste es und ließ es durch die Luft sausen. Krachend traf es Adams an der Schulter. Oh! Lauf, Justus! Gleich werden sie hinter uns herkommen. Dort steht der Wagen. Weißt du das? Ich finde mich hier im Nebel überhaupt nicht zurecht. Ich weiß es eben. Pass auf, hier sind Eukalyptusbäume in einzelnen Gruppen gepflanzt. Lauf schnell von einer Baumgruppe zur anderen. Da komme ich vom Weg ab. Ich gehe als Erster los. Ich würde bei dir bleiben, aber sie sind schon hinter uns her. Und ich will sie auf eine falsche Fährte locken. Du rennst einfach immer zum nächsten Baum und schaust jedes Mal nach unserem geheimen Kreidezeichen mit einem Pfeil, der in die Richtung zeigt. Dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Hier geht's lang. Während Peter mit lautem Rufen aus verschiedenen Richtungen die beiden Männer verwirrte, rannte Justus die Bäume entlang. Endlich sah er vor sich die Friedhofsmauer. Da erhob sich plötzlich eine Gestalt. Ich bin's bloß, Peter. Fass meine Hand. Wir müssen schnell machen. Ja, danke. Und jetzt zum Wagen. Alles in Ordnung, ihr beiden? Bring uns heim, Kenneth. Kein Problem. Wenigstens kann uns Eugenie im Nebel nicht verfolgen. Warum sollte er? Das Bild haben wir ja nicht. Vielleicht meint er, wir hätten es. Das hat sich ja auch merkwürdig entwickelt. Da findet man einen Kasten und drin ist nur ein Zettel von John Silver. Wenn sie uns jetzt erwischen sollten, haben wir Kenneth bei uns. Und der wird es ihnen schon zeigen. Und mit diesem Rohr schlage ich glatt nochmal zu. Dieser Adams wird ihn inzwischen nicht vergessen. Du hast so gehandelt, wie ich es von dir erwartete. Mutig und genau im richtigen Augenblick. Wir haben das Rätsel jetzt gelöst. Dass wir die Kassette fanden, ist der Beweis. Nur war das Bild nicht darin. Ein Papagei zitierte, ich habe noch jeden reingelegt. Das beweist, dass John Silver den Spaß noch weiter treiben konnte. In ihrer Zentrale schilderten sie Bob die Begebenheiten. Da klingelte das Telefon. Justus Jonas von den drei Detektiven? Gratuliere, Jonas Junior. Ich bin der Mann, dem ihr vor kurzem an einem malerischen Ort in Merita Valley im Nebel begegnet seid. Ich wollte euch nur sagen, dass ich am Ende auch dahinter gekommen bin, wie mich John Silver genaht hat. Es war sehr schlau von euch, aufzugreifen, was mir entging. Gut, ich streiche die Flagge. Ich weiß, wann ich mich geschlagen geben muss. Ich bin am Flughafen. Wenn ich auflege, nehme ich ein Flugzeug nach Übersee. Ihr holt mich also nicht mehr ein. Dies ist nur ein letzter Abschiedsgruß von einem Sportfreund zum anderen. Sagt Claude, ich wünsche ihm Glück mit seinem Schneewittchen. Danke. Ihr wart die besseren Strategen. Das ist mir noch nicht oft passiert. Wenn ihr jemals nach Europa kommt, dann besucht mich dort. Ich werde euch in Frankreich die Unterwelt zeigen. Vielleicht bietet sich auch dort für euch die Gelegenheit, auf einen rätselhaften Fall anzusetzen. Ich trage euch nichts nach, wenn ihr es ebenso halten wollt. Einverstanden? Ja, einverstanden. Oh, eines noch. Die Papageien sind in einer Garage. Ocean Street 899 in Santa Monica. Sicherlich wollt ihr sie doch befreien. Mir bleibt keine Zeit mehr dazu. Also, au revoir und nochmals meine Glückwünsche. Glückwünsche? Wozu nur? Glückwünsche im Voraus zur mühseligen Wiederholung der Schatzsuche jenseits der Gebeine? Was hat er bloß gemeint, als er sagte, wir seien die besseren Strategen? Ich hab nichts weiter getan, als Adams eins rüberzuziehen, dich zu schnappen, Just, und abzuhauen. Was ist denn? Was starrt ihr mich so an? Hör mal, wie hieß Teil 6 der Botschaft? Schau unter die Steine jenseits der Gebeine. Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wehrt dich nicht. Der Kasten, den Eugenie fand, hatte ein Schloss. Und im Text heißt es ausdrücklich, ein Schloss wehrt dich nicht. Das stimmt. Es muss da noch einen anderen Behälter geben. Aber das ist nicht möglich. Eine weitere Kassette hätte Eugenie bestimmt entdeckt. Und wenn es etwas Kleineres war? Ein kleiner Behälter, der vielleicht gar nicht kastenförmig aussieht. Wie war das mit Teil 7 der Botschaft? Ich hab noch jeden reingelegt. Hörten wir Al Capone sagen. Bei Blackbeard ging der Spruch weiter. Da guckst du in die Röhre, was? Genau, Bob. Und was liegt da vor dir auf dem Schreibtisch, Peter? Ein Stück Rohr. Ich hab's auf dem Friedhof aufgelesen. Und es lag herum, weil Eugenie es unter den Steinen fand und wegwarf. Stimmt. Ein Rohr. Eine Röhre. Genau das. Es ist an Enden mit Schraubkappen, dicht verschlossen. Ganz ohne Schloss. Mach du sie auf, Peter. Du hast sie gefunden. Da ist ein Stück Leinwand drin eingerollt. Leinwand lässt sich rollen, ohne dadurch Schaden zu nehmen. Auf diese Weise kann man ein großes Stück in einer engen Röhre aufbewahren. Breit es aus, Peter! Das Bild! Wir haben es gefunden! Ein Stück vom Ende des Regenbogens. So hat John Silver das Bild beschrieben. Jetzt ist mir klar, was er damit meinte. John Silver! Guten Tag! Guten Tag! Als Bob, Peter und Justus zwei Tage später zu Alfred Hitchcock ins Büro geführt wurden, blättert er gerade in einigen Zeitungen. Aber, ich schicke euch los, damit ihr einen verschwundenen Papageien findet. Und ihr findet stattdessen ein verschollenes Kunstwerk und erscheint samt Foto in der Zeitung. Nur in unserer Lokalzeitung, Sir. Die großen Zeitungen in Los Angeles brachten nur eine kurze Meldung, dass ein paar Jungen das Bild auf einem Friedhof von Merita Valley unter einem Steinhaufen fanden.